So, und mit dem mache ich 14 Monate Prozess, ganz toll mit Führungskräften. Und da war jetzt am ersten auch ein bisschen tolles Hotel, Naturresort, also ein bisschen, also alles schön und tutti, auch sich mal was selber gönnen, ne? Ne? Siehst du? Nicht mal nur mal immer nur ackern, sondern mal auch mal nach oben gucken. Und da haben wir begonnen. Und da war auch ganz interessant, da gibt es, das wissen die ja nicht. Natürlich, Elite wird schon kommuniziert, also ist alles anders als normal, ne? Das war ganz klar. Also, so, da gab es dann gleich, am Morgen gab es das Frühstück anders. Und am Abend gab es schon gleich was anderes. Die kamen, da gab es erstmal nur, die dachten, jetzt gibt es noch ein schönes Abendessen, da gab es glutenfreies Brot. Und wenn es nicht getoastet ist, mit Öl, mehr nicht, das schmeckt denn nicht so besonders. Natürlich haben wir es nicht getoastet. Und da hat einer gleich, ne, Muster, ne, hat der super eine Krise bekommen. Aber richtig, wenn das hier so weitergeht, ey, ich kann jetzt nicht, ich muss essen. Versteh mal, das war natürlich toll, das ist genau der Prozess. Ne? Jetzt sind wir genau beim Prozess. Was war denn, muss ich mal vorstellen, in Deutschland gibt es ja nun alles, oder? War ein falsches Denkmuster. Der hat richtig Ängste bekommen, weil der so tief in seinem Denken war, ich muss jeden Tag was essen, man braucht ja auch nichts zu essen. Versteh mal, dass der eine Krise bekommen hat, weil ihm das jetzt alles weggenommen wurde. Und genau das ist der Prozess. Da hat der, Herr Wagemann, am Anfang noch Sie bei mir, ne? Herr Wagemann, können Sie mir das jetzt versichern? Ich habe jetzt eine Krise, ich habe mich jetzt so auf mein Essen gefreut. War natürlich geil, weil wir dann noch Late Night machen. Also nach dem Essen geht es dann nicht ins Bett zu Mutti, also alleine in die Haia, sondern dann geht es Late Night. Ich bin dafür bekannt. Late Night heißt Open End. Mal 12, mal 2, mal 3. Warum? Die Leute sollen Folgendes lernen. 18 Stunden, müsst ihr mal vorstellen. Die sind dann 16, 18 Stunden unterwegs. Also werden voll gefordert. Also nicht Druck, sondern Intensität und Entspannung. Die können es, die sollen Folgendes lernen. Sie können nicht begreifen, ich bin 18 Stunden wach und konzentriert und gehe dann quasi noch nicht mal müde ins Bett. Das, was Sie jetzt hier im Kleineren erleben. Ist das irre? So, und sind mal 2,5 Tage über 6 Mal mit Gruppen und. Und wie gesagt, da war auch, was war da entscheidend? Natürlich kommen die, wie kommen die hin? Was will ein Unternehmer? So wird es ja auch angekündigt. Was will ein Unternehmer? Das Ding, der Prozess soll mehr Umsatz, mehr Gewinn und mehr Urlaub. Stimmt's? So, ist ja optimal, oder? So kommen die hin. Ich weiß ja aber den Prozess, weil ich ja vom Ende her das sehe. Und was kommt denn am Anfang, wie hier? Dann war das auch ein großes Thema, gar nicht unternehmerisch, sondern erstmal das Thema Kümmerversion, Energieniveau. Und sehr offen, wie bei Ihnen, und sehr interessiert. Sag ich, Leute, jetzt mal eine ganz ehrliche Frage, auch an euch. Wie wollt ihr eure hohen Ziele und Visionen, die ja da sind oder auch nicht, wie wollten die ihr erreichen mit diesem Energieniveau, was ihr habt? Da kann ich euch jetzt schon sagen, das scheitert alles und bleibt alles wie so oft bei den guten Neujahrsvorsätzen. Können Sie sich erinnern? Neujahr haben Sie auch schon ein paar gemacht, ne? Wie viel haben Sie eingehalten? Wollen wir nicht reden, ich frage jetzt nicht, wir sind hier nicht in der Schule. Aber katastrophal, ne? Weil es geht nicht. Warum? Der Schmerz ist nicht hoch genug, ne? Die Veränderung. Das Bild, ey, geil, wenn ich das jetzt mache, gehe ich ab wie eine Bombe, haben sie nicht. Ne? Ist auch nicht da. So, wie soll denn was passieren? Ne? Und dann ist natürlich keine Möglichkeit da der Veränderung. Ne? So, und das war ganz interessant, das war ein großes Thema. Ne? Und was war dann das nächste Thema? Also Potenzialentfaltungsaufgaben. Das Erste, was man überhaupt ist, übrigens super angekommen, weil dein Feedback ist, also tolle Gruppen, die können sich gar nicht vorstellen, dass man in 2,5 Tagen da überhaupt so viel macht, die Gruppe so zusammenwächst. Was war ein großes Thema? Da waren auch 5 Frauen, also tolle Unternehmerinnen. Was haben die alle? Das Erste, was die als Hausaufgabe bekommen haben, sofort gemacht? Zeit für sich selber. Lacht nicht. Lacht bitte nicht. Und die sind, das ist wie eine Erlösung. Das kriegen die als Potenzialentfaltungsaufgabe, müssen sich auch der Gruppe mitteilen, wann sie jetzt Zeit für sich selber, aber alles freiwillig, jeder muss das selber natürlich machen. Ne? Ich nenne das heilige Zeit mit mir selber. Soll ich Ihnen mal sagen, wie ich Termine mache? Der Termin mit mir selber ist genauso wichtig wie alle anderen Termine. Merken Sie, das ist schon eine energetische Intention. Das heißt, was zeige ich jeden Tag? Ich bin mir wichtig. Nochmal, ich wiederhole. Der Termin mit mir selber, der steht in meinem Buch genauso drin wie die anderen Termine. Und der wird auch nicht umgestoßen. Also schau mal, das geht nicht. Und den energetisiere ich noch folgendermaßen mit Gelb. Dann sehe ich also in meinem Buch, wir machen ja doch, dann gucke ich in mein Buch, deshalb habe ich, brauche dann noch das Konventionelle und sehe, oh, da sind ja schöne Termine gelb drin. Ne? Und dann bin ich doch wieder motiviert, ne? Und gucke, oder, ach nee, diese Woche war gar kein gelber Termin, also auf einmal in diese Farbensymbolik kommen. Ne? Oh, muss man schnell noch einen gelben Termin machen oder so. Das ist schon wieder das Spielerische. Ganz einfach. Übrigens, ich habe ja gerade jetzt die Mails bekommen. Die sagen, oh, ist ja toll. Und was kommt raus? Ja, ich habe mich vernachlässigt. Ja, ich habe mich vernachlässigt. Also auch bei den Männern. Einer ist super, ein Medienunternehmer, richtig top. Ist denn noch alles vorher passiert? Ne? Irgendwie das und das, der kam da völlig fertig rein. Ne? Top Mann. Was war bei dem? Super Ideen, der kriegt sein neuronales Geräusch nicht mehr still. Wissen Sie, was das heißt? Es gehen ja 600 Gedanken jede Minute durch unseren Kopf. Und wenn ich es schaffe, das ist so Yoga oder Konzentration, diesen neuronalen Fluss, ich sage mal auf 300 Gedanken, sind ja 100%, zu beruhigen, ne, dann bin ich schon so weit vorne, wie es nur vorne geht. Das ganze Geheimnis, wenn Sie mich fragen, Herr Warmann, jetzt sagen Sie mir doch mal einen Schlüsselsatz. Dann sage ich ja, gerade wie sagt man hier, Linkshirner, ganz einfach das neuronale Geräusch beruhigen. Das nennt man so. Der Yogi sagt Einpünktlichkeit des Geistes. Was Einpünktlichkeit des Geistes? Nach dem Motto, Schlüsselsatz, nimm dir einen Punkt, also nicht 100, Konzentration auf das Wesentliche. Geschäftsmodell sind wir überall immer beim gleichen Themen. Nimm dir einen Punkt und du wirst die Welt aus den Angeln heben. Im Geschäftsmodell ganz klar, ne? Bist du fokussiert, bist du gut positioniert, ne? Wo kommt es raus, Kernkompetenz, wo sind deine Kernprinzipien, ganz einfach, mehr ist ja nicht. Und dann die Frage, ist das Geschäftsmodell zukunftsfähig? Ob es Gründer sind, ob es laufende Unternehmen sind, traditionelle Unternehmen, Internetunternehmen, alles austauschbar für mich. Ne? Und natürlich im privaten Bereich, ganz klar, ne? Bin ich konzentriert. Und das müssen wir wieder lernen. Und dann haben sie es im Grunde genommen geschafft. Dann gibt es kein Limit mehr. Nochmal, dann gibt es keine Begrenzung mehr, weil im Raum des Geistes gibt es keine Grenzen. Die Grenzen setzen wir uns nur selber. Im Raum des Geistes gibt es keine Grenzen, die Grenzen setzen wir uns nur selber. Das ist unser Limit. Und was limitiert uns? Unsere einschränkenden Glaubenssätze, unsere Gedanken, unsere einschränkenden Glaubenssätze, unsere Gedankenmuster und unsere Verhaltensmuster und unsere falschen oder einschränkenden Ess- und Ernährungsgewohnheiten. Das sind diese fünf Dinger. Und wenn Sie daran arbeiten, haben Sie es geschafft. Ne? Beispiel, gleich die nächste Übung. Was sind Ihre einschränkenden Glaubenssätze? Ne? Mal gucken. Das wäre jetzt natürlich alles tolle Extra-Workshops. Ne? Also aus dem Ding könnten wir heute ein tolles Programm machen. Ne? Einschränkende Glaubenssätze nennt man auch kognitive Umstrukturierung. Man guckt sich den einschränkenden Glaubenssatz an und löst ihn dann auf. Da haben Sie ja vorhin gesehen, vielleicht mit dem Bild, dann komme ich schon auf eine höhere Ebene. Ne? Und muss dann nicht so intellektuell so viel kämpfen und mich wieder klein machen und durch irgendwelche Prozesse gehen, die auch gar nicht notwendig sind, weil ich einfach das höhere Bild habe. Also schauen Sie mal bitte, was sind Übungen Ihrer einschränkenden Glaubenssätze? Ich kann nicht. Die anderen sind besser, kennen Sie ja alles. Ne? Ich bin die Krankenschwester, ich bin Opfer und. Ne? Was sind Ihre einschränkenden Verhaltensmuster? Also was heute ganz wichtig ist, gerade in unserer Gesellschaft, wo dieses Thema Komplexität ja eine Rolle spielt. Das heißt, das Leben wird ja subjektiv immer schneller. Ne? Und 50% bei Großunternehmen haben schon gekündigt, innerlich. Die innere Kündigung in Unternehmen, in Organisationen, das ist eine Katastrophe, weil das Leben ist so schnell geworden. Der Druck wird auch immer mehr. Und wir haben nicht diese Fähigkeit, mit Stress und Druck umzugehen. Deshalb Kümmerversion, man kann es auch, ich bin ja auch lieb, übersetzen zu sagen, Sie sind alle müde. Das ist hier allgegenwärtig, diese Müdigkeit. Die hängt aus diesem Grund da drin. Weil das Leben ist so schnell geworden und wir können es nicht mehr fassen. Wir können uns da rausnehmen, wenn wir ein höheres Bild haben, dann kommen wir ganz schnell raus. Ja? Dann sagt man so schön, dann können Sie wieder reagieren und nicht mehr nur agieren. Ne? Und sie erleben die Welt draußen als auch so ganz, weil sie mehr Potenzial haben, als die Realität von ihnen erfordert. Im Sport sagt man dazu Beweglichkeitsreserven. Wie arbeite ich mit Spitzensportlern? Ganz einfach, lachen Sie nicht. Die müssen Atemübung, müssen Wasser trinken, die müssen lernen, sich zu entspannen, können sie alle gar nicht. Ernährungsumstellung, da sind die Ressourcen nicht mehr im Sport. Die ackern ja 40 Stunden, das ist ja alles Weltklasse. Dann Glaubenssätze. Und dann ist es schon mental, also diese ganzen mentalen Themen, dann ist es schon die halbe Miete. Und das immer in einen inneren Film einspeisen. Und wenn sie das schaffen, dann sind sie ja schneller, weil sie jeden Tag geprobt haben. Was macht ein Schauspieler? Der stellt sich vor den Spiegel und muss proben, ist das richtig? Wir müssen ja immer wieder proben und wir machen das nicht. Ne? Können Sie so einen Schlüsselsatz schreiben? Ohne Proben nach oben wollen die meisten. Ne? Ihr wollt alle nach oben, jeder will nach oben, aber keiner will trainieren. Das geht nicht. Dann fallen sie ab. Oder sie kommen hoch schnell und fallen dann runter. Warum? Weil das Fundament nicht steht. Das erleben sie bei schnell wachsenden Unternehmen. Gerade im Jüngeren, die dann schnell wachsen, die haben dieses Fundament nicht. Auch in einer, sagen wir mal, was ist das Problem, wenn die Unternehmen schnell wachsen? Das ist ein ganz großes Problem. Das müssen sie natürlich erkennen. Sie können unterwegs ihre Fehler nicht mehr korrigieren. Verstehen Sie das? Und da kommt aus der Komplexitätswissenschaft sagt man, kleine Abweichungen in den Anfangsbedingungen haben große Auswirkungen sowohl nach oben als auch nach unten. Da merken Sie, also der Fehler wird schon im Erfolg gemacht, so irgendwie faszinierend. Das muss man natürlich erkennen. Und so ist es natürlich auch unsere eigenen Lebensfehler. Die sind ja schon drin und die müssen wir korrigieren. Sonst gehen sie immer tiefer und das Fundament steht nicht und kommen dann in diese Burnout-Situation. Schreiben Sie sich mal bitte auf, die 4 Schritte zum K.O. Kennen Sie die 4 Schritte zum K.O.? Das ist wichtig. Die 4 Schritte zum K.O. sind erstens, dass Sie mal wissen, wir wollen jetzt mal gucken, wo Sie stecken. Wir wollen mal abstimmen. Die erste Schritt ist, also die 4 Schritte zum K.O. sind das erste ist Müdigkeit. So, da hängen Sie alle drin. Ja, warum? Falsche Denkmuster, falsche Glaubensmuster, falsche Ernährungssachen und. Und was ganz wichtig ist, viele Verletzungen noch aus der Kindheit, also alte Geschichten, die sie alle noch belasten. Ne? Thema Autorität mit den Eltern. Ne? Es kann nicht mehr sein, dass sie 40 oder 50 sind, noch für ihre über ihre Eltern reden und quasi das abgegeben haben, dass ihre Eltern noch schuld sind an ihrem Leben wegen der scheiß Erziehung. Leute, das höre ich mir auch noch an. Siehst du? Wir müssen uns mal vorstellen, so hängen wir drin. Das meine ich jetzt ernst. Das ist jetzt hier überhaupt kein Spaß. Das sind diese alten Verletzungen aus der Kindheit, also alte Geschichten, die sind alle nicht verarbeitet. Und irgendwann macht es bumm. Ganz einfach. Weil der Körper gibt keine Warnung. Der Körper ist so belastbar, dass er bis zu 70% der Scheiße, die wir alle machen, also auch geistig, ja, Gedankenhygiene, können wir alle noch fassen. 70% kann der noch auffangen. Und dann macht es bumm. Und dann ist es vorbei. So, was haben wir? Also Müdigkeit, ne? Schön, also da hängt ja alle drin. Zu wenig Schlaf und keine Stress- und Druckkompetenz. Wie viel Schlaf braucht man denn? Deutschland ist zu müde, gibt es Untersuchungen, schlafen meist nur 5-6 Stunden. Sie bräuchten schon 7 bis 8 Stunden Schlaf. Ist natürlich unterschiedlich, individuell. Ist Müdigkeit ein fehlender Schlaf? Wie bitte? Ist Müdigkeit auch fehlender Schlaf, oder? Müdigkeit und sowas wird diese Fehler im Schlaf werden alle im Tag gemacht, nicht im Schlaf. Ganz wichtig, weiß kaum einer. Alle die Lebensfehler zum Schlaf, wie sagt man, wenig Schlaf und bum bum bum, was da so im Kopf passiert, werden alle am Tag gemacht, nicht in der Nacht. Also alle diese Lebensfehler, die kommen na so. Also zu wenig Schlaf. Und was ist wichtig für die Frauen? Ich verstehe nicht mit dem Puder. Es gibt also das schönste Verjüngungselixier ist Wasser. Also jünger kann man gar nicht werden, weil Haut und so weiter. Und das Zweite ist, also mehr braucht man nicht, Schlaf. Und zwar wann? Ich brauche die erste Tiefschlafphase. Das ist das Problem. Die erste Tiefschlafphase ist bis 23 Uhr. Ich bin großzügig, aber bitte mit mir jetzt nicht diskutieren. Sie hatten es ja darum gebeten, ich wiederhole das. Mache ich eine Ausnahme bei Ihnen, 23.30 Uhr. Ich habe mit dem Universum gesprochen. Und die haben mir heute gesagt, kannst du machen, Schutz ist da, eine halbe Stunde länger. Aber nicht mehr. Also optimal ist die erste Tiefschlafphase und ist bis 23 Uhr und die brauche ich. sonst komme ich in dieses, wir gehen ja jetzt weiter mit den Schritten, sonst komme ich genau in dieses Thema rein, Burnout und Depression. Kann ich alles vorhersagen. Könnt ihr jetzt hier richtig, kein Problem für mich. Also bei der Müdigkeit sind wir schon. Ja? Was ist der zweite Schritt? Habt ihr das verstanden? Das heißt im Grunde genommen, ne, das ist ja das Problem, wenn ich über längere Zeit nach 24 Uhr schlafen gehe, fehlt mir die erste Tiefschlafphase und die kann ich nicht aufholen. Schlaf kann ich nicht konservieren, habe ich ja schon gesagt. Also ich kann das nicht trainieren. Der Körper braucht es. Mehr oder weniger, natürlich muss ich auch mal überziehen. Ja? Ist das bei jedem so? Oder? Was? Ja, das ist ja alles wieder so, du brauchst um drei die erste Tiefschlafphase. Nicht? Die REM-Phase geht ja dann weiter, ist jetzt auch wieder ein großes Thema. Lassen wir es mal so, erste Tiefschlafphase. Ist die Verjüngungsphase und, jetzt sind wir bei der Ernährung, das ist schon die Entgiftungsphase. Der Körper entgiftet in der Nacht, also ich brauche gar nicht ihm so viel zuführen. Ne? Optimal ist, was mache ich vorm Schlafengehen? Ein Tütchen Magnesium. Warum? Magnesium ist das Salz der inneren Ruhe und Belastbarkeit. Und was ist toll? Magnesium weitet die Blutgefäße. Habe ich vorhin nicht was gesagt? Mehr weitet die Blutgefäße, heißt mehr Sauerstoff im Körper. Das heißt, ich nutze den Schlaf, die 8 Stunden, und der Körper ackert für mich, muss gar nichts tun. Und bringt mich wieder in eine gute Performance am Morgen. Das heißt, ich stehe nicht wie die meisten zum Pinkeln morgens auf, sondern mich reißt es aus dem Bett. Die meisten in Deutschland stehen ja zum Pinkeln auf. Mehr ist ja schon gar nicht mehr drin.